Herzlich willkommen zu Alpha Centauri. Eine der brennenden Fragen der modernen Astrophysik ist die Frage nach der Herkunft von Galaxien. Wenn man einmal so in einer wirklich klaren und dunklen Nacht das Band der Milchstraße gesehen hat, unserer eigenen Galaxis, deswegen heißt sie so, Galaxis ist das griechische Wort für Milchstraße, dann kann man sich schon fragen, woher kommen eigentlich Galaxien? Und das ist eine der wirklich zentralen Fragen der modernen Astrophysik. Und darum soll es heute gehen. Wie entstehen eigentlich Galaxien? Wie entstehen diese Sterneninseln, in denen Milliarden und Abermilliarden von Sternen zusammengefasst sind? Und der tiefste Blick ins Universum auf einer ganz, ganz großen Längenskala von mehreren Millionen Lichtjahren, der wurde eben von dem Hubble Space Teleskop unternommen, dem Instrument schlechthin in der modernen optischen Astronomie, weil das Hubble Teleskop umkreist die Erde und kann damit praktisch ohne atmosphärische Verzerrungen und ohne irgendwie durch Dunst oder Nebel oder sonst irgendwas das Bild verschleiert zu haben, den Himmel beobachten. Und das, was man hier sehen kann, das ist das sogenannte Hubble Deep Field. Wenn Sie sich abends mal den Himmel anschauen und Sie sehen das Sternbild des großen Wagens, dann nehmen Sie sich in der vorderen Deichsel eine Ecke, von der Sie überhaupt nichts erkennen. Es ist völlig schwarz am Himmel. Und dieses Feld, was für unsere Augen völlig schwarz ist, das ist im Blick des Hubble-Teleskops draußen im Orbit voller Galaxien. Also es ist ganz anders offensichtlich als in dem berühmten Science-Fiction-Roman 2001, wo der Astronaut sagt, es ist voller Sterne, das Universum ist voller Galaxien. Und zwar gibt es natürlich ganz unterschiedliche Galaxien. Man sieht das sehr schön auf diesem Bild. Es gibt also runde Galaxien, große runde Gebilde aus mehreren Milliarden Sternen, aus Sternen, die praktisch alle zur gleichen Zeit entstanden sind. Das sind die großen elliptischen Galaxien. Dort sind mehr oder weniger alle Sterne zum gleichen Zeitpunkt entstanden, haben eine ähnliche Phase erlebt, in denen sie ihren Wasserstoff verbrannt haben, sind dann entweder als Supernova explodiert oder sind einfach als Zwerge übrig geblieben. Es gibt eine sehr homogene Sternstruktur in solchen, dann gibt es die kleinen blauen Galaxien, das sind kleine Gebiete, die also deutlich kleiner sind als unsere Milchstraße. Unsere Milchstraße hat so eine Ausdehnung von 100.000 Lichtjahren und kleine Galaxien sind also deutlich kleiner, sind vielleicht nur ein paar tausend Lichtjahre groß. Und in diesen kleinen blauen Galaxien, die sind deswegen blau, weil sehr, sehr viele Sterne aktuell entstehen. Denn junge Sterne sind blaue Sterne, es wird also das Gas wird sehr stark aufgeheizt, es wird UV-Strahlung in das Gas reingejagt. Dieses Gas baut es dann um in optisches, in blaues Licht rein. Und das sind sozusagen die Kochtöpfe, in denen jetzt aktuell noch Sterne erbrütet werden, während die elliptischen Galaxien schon welche sind, bei denen die Party im Wesentlichen vorbei ist. Und unsere Milchstraße ist eine, die zu den großen Scheibengalaxien gehört. Und bei den Scheibengalaxien ist es so, das ist eine, wie soll man sagen, eine moderate Galaxie. Hier bei uns in der Milchstraße entstehen noch Sterne. Ab und zu sozusagen, so pro Jahr eine Sonnenmasse ungefähr, ein bisschen weniger an manchen Stellen. Die Sterne entstehen in den Spiralarmen und die Milchstraße ist ein langsamer Umsetzer von Gas in Sterne. Und all diese Objekte müssen irgendwann mal im Universum entstanden sein, denn was hier bei diesem Bild nicht zu sehen ist, was aber die Daten ergeben ist, diese ganzen Galaxien fliegen von uns weg. Es gibt große Gebiete, in denen Galaxien mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit von uns sich entfernen. Und das merkt man an der sogenannten Rotverschiebung. Die Rotverschiebung ist etwas, was wir vom Doppler-Effekt her kennen. Also stellen Sie sich doch mal einen Hockenheimring, lassen Sie Michael Schumacher an sich vorbeisausen. Sie werden also merken, wenn er auf Sie zufährt, dann wird er... Das heißt, wenn er kommt, wird der Ton höher, wenn er fährt, wird der Ton in der Frequenz niedriger. Und diese Frequenzverschiebung zu den niedrigen Frequenzen, das nennt man Rotverschiebung. Es wird ins Rote verschoben, weil das rote Licht hat niedrigere Frequenzen als das blaue Licht. Und so ist es auch hier. Diese Galaxien, die entfernen sich alle von uns. Das heißt, wir wissen, das Universum expandiert. Das gesamte Universum fliegt auseinander, ist dabei zu expandieren. Nun sind aber Galaxien selber, also diese Scheibengalaxien, diese kleinen Zwerggalaxien, diese elliptischen Galaxien, die wiederum in großen Galaxienhaufen zusammengefasst sind, die ihrerseits wieder in Superhaufen drin sind, Und dieser Himmel, unser Himmel, ist mehr oder weniger stark homogen ausgefüllt damit. Es gibt sehr große Leerräume und diese Galaxienhaufen sind am Rand davon wie in einer Bienenwabenstruktur. Wenn man aber auf ganz, ganz groß den Himmel betrachtet, dann ist er voller Galaxien, wie auf diesem Bild. Und dann stellt man also fest, dass diese ganzen Objekte ja irgendwie entstanden sein müssen gegen die allgemeine Expansion. Also nochmal, das Universum fliegt auseinander. Die Galaxien als Inseln, in denen Sterne entstehen, müssen aber Gebiete sein, in denen sich Materie sozusagen zusammengefunden hat. Gegen den allgemeinen Expansionstrend. Ja? Also nehmen Sie zum Beispiel mal ein Gas, ein ganz normales Gas, und lassen es expandieren. Dann wird dieses Gas versuchen, den Raum überall gleichmäßig auszufüllen. Nun muss man sich fragen, was kann denn ein Gas dazu bringen, auf einmal zusammenzufallen? Also sich an einer Stelle zu konzentrieren. Woher wissen wir das? Nun, das wissen wir daher, weil wir den Raum zwischen den Galaxien, den intergalaktischen Raum, den können wir ja durchblicken. Der ist so dünn, dass die Strahlung dieser Galaxien zu uns kommen kann. Also typischerweise hat man so im intergalaktischen Raum ein Teilchen pro Kubikmeter, ungefähr. Das ist ein bisschen dichter, aber das heißt, es ist fast nichts da, fast überhaupt nichts. Wir zum Beispiel mit 10 hoch 23 Teilchen pro Kubikzentimeter, wir sind offensichtlich sehr weit weg vom Gleichgewicht in diesem Universum. Das Universum ist im Wesentlichen leer. In den Galaxien hat man vielleicht ein Teilchen pro Kubikzentimeter. Also das ist deutlich dichter. Das Gas muss also zusammengefunden haben. Es muss es irgendwie geschafft haben, gegen den allgemeinen Trend der Expansion zusammenzufinden. Und das ist die Frage in der Astronomie schlechthin. Wie kommt es eigentlich, dass Galaxien insgesamt sich von der Expansion abgekoppelt haben? Das heißt, jede Galaxis ist im Grunde genommen das Resultat davon, dass Gas sich zusammengefunden hat, während alle anderen Objekte sich von ihm entfernten. Wie geht das? Tja, nun die grundlegende Aussage, die natürlich ein Astrophysiker dazu treibt oder dazu zu sagen hat, ist, nun, das Gas muss unter seiner eigenen Schwerkraft zusammengefallen sein. Das wird erst wichtig, wenn man wirklich sehr viel Masse hat, dann gewinnt die Schwerkraft des Gases über die Expansion. Man kann dann ausrechnen, wie viel das sein muss, und dann stellt man in der Tat fest, die kleinsten Galaxien, die so entstehen können, das sind solche kleinen Zwerggalaxien, die haben so 1 Million oder 100 Millionen Sonnenmassen an Gasmasse insgesamt, und daraus entstehen dann Sterne. Unsere Milchstraße hat deutlich mehr Masse, also 1 Milliarde bis 10 Milliarden sichtbares Material. Abgesehen davon gibt es noch ist der größte Teil des Universums offensichtlich mit dunkler Materie ausgefüllt. Das spielt bei der Galaxienbildung eine ganz entscheidende Rolle. Da kommen wir gleich drauf. Also die Entstehung von diesen Gasmassen, die ineinander fallen, obwohl das Universum insgesamt ja sich auseinanderbläht, das ist die große Frage, wie man das erklären kann. Aber bevor ich darüber was erzählen will, will ich erstmal was darüber sagen, wie überhaupt diese verschiedenen Formen von Galaxien zustande kommen. Elliptische Galaxien sind also große Kugeln. Das heißt, die Sterne, die sich in diesem Gebilde bewegen, die haben sehr chaotische Bahnen. Das heißt, die sausen umeinander wie so ein großer Bienenschwarm. Diese Galaxien sind entstanden, das wissen wir heute, weil wir eben so tief ins Universum schauen können, aus der Verschmelzung von kleineren Galaxien. Also wenn kleine sind die ersten offensichtlich, die entstehen, die kleinen Klümpchen sind die ersten, die entstehen, die sind ineinander gefallen in den Schwerkraftfeldern der dunklen Materie, denn die mussten vorher da sein, das wissen wir heute. Die leuchtende Materie, also die Materie, auch aus der wir bestehen, die reichte gar nicht aus, um diese tiefen Töpfe, Schwerkrafttöpfe zu erzeugen, in denen die leuchtende Materie selber nachher zusammengefallen ist. Es musste vorher Fluktuationen geben, in denen die leuchtende Materie praktisch wie so ein Passagier auf einer Rutschbahn hineingefallen ist. Und in diese Töpfe fallen bei der Entstehung von elliptischen Galaxien kleine Galaxien zusammen. Es entsteht so ein Bienenschwarm und dabei wird das Gas praktisch völlig umgesetzt in Sterne beziehungsweise in sehr, sehr heißes, in so eine heiße Atmosphäre. So dass heute elliptische Galaxien keine Sterne mehr machen, weil das Gas viel zu heiß ist. Denn die Temperatur eines Gases führt zum Druck. Also wenn man eine hohe Temperatur hat, hat man einen hohen Druck, und beim hohen Druck kann Gas nicht zusammenfallen. Deswegen gibt es kaum noch Sternentstehung bei Ellipsen. Bei Spiralgalaxien ist es anders. Also bei so einer Scheibengalaxie wie der Milchstraße, da ist es gar nicht so ungeordnet. Da ist die ungeordnete Bewegung nur im Kern. In dem sogenannten zentralen Gebiet, so im inneren paar tausend Lichtjahre, in unserer Milchstraße, da bewegen sich die Sterne auch so. Offensichtlich gab es frühe Verschmelzungsprozesse von Galaxien, die dazu geführt haben, dass im Zentrum unserer Milchstraße, dort wo die ältesten Sterne sind, eben sich auch so ein Riesenschwarm von Sternkugeln ausbildete. Aber der Rest der Scheibe rotiert schneller als diese ungeordnete Bewegung. Die Rotation der Milchstraße ist von der Größenordnung von 200 Kilometer pro Sekunde und diese chaotische Bewegung ist nur in der Gegenordnung von 20 oder 30 Kilometer pro Sekunde. Das heißt also, die Scheibengalaxien müssen eine ganz andere Entstehungsgeschichte haben als die elliptischen Galaxien. Die müssen nämlich sozusagen fast wie eine Einheit entstanden sein, damit sie ruhig wie eine Scheibe entstehen konnten und dann anfingen zu rotieren. All das und dann noch, wie gesagt, die frühe Entstehung von solchen kleinen Klumpengalaxien wie den Zwergen, all das muss eine Theorie erklären, die nun auf die Entstehung von Galaxien abhebt. Das ist eine äußerst komplizierte Geschichte, denn, wie ich schon sagte, es muss dazu kommen, dass Schwerkraft da ist. Gas von alleine klumpt nur dann, wenn genügend Masse da ist. Jetzt wissen wir aus den Beobachtungen der Bewegung von Galaxien, dass es viel mehr Gas gibt oder viel mehr Materie gibt, so muss man das eigentlich sagen, viel mehr Materie gibt, die unsichtbar ist, als Materie, die sichtbar ist. Die sogenannte dunkle Materie, die muss dafür verantwortlich sein, dass leuchtende Materie irgendwann in den frühen Zeiten, die Größenordnung ist ungefähr 1 Milliarde Jahre nach dem Big Bang, wirklich in diese Töpfe hineingefallen ist und sich dort sozusagen als leuchtendes Beispiel im Universum zusammengefunden hat, immer jede Galaxie für sich. Also jede Galaxie ist ein Zeichen dafür, dass dunkle Materie vorher einen Topf gebildet hat und die leuchtende Materie dann hineingefallen ist. Und je mehr leuchtende Materie sich natürlich in diesen Topf hinein zusammengefunden hat, umso tiefer wurde dieser Topf. Denn die Schwerkraft ist proportional zur Masse. Je mehr Masse da ist, umso tiefer ist der Topf. Das heißt, die Bildung einer Milchstraße, einer, so wie unserer Milchstraße, ist ein Vorgang, der ein ganzes Volumen ergreift, weil der Topf immer tiefer wird. Immer mehr und mehr Material sackt hinein und führt dazu, dass immer mehr und mehr Gas nachrutschen kann und dabei bildet sich eine Milchstraße aus. Jetzt ist es leider Gottes so, dass wir diese Vorstellungen über die Entstehung der dunklen Materie, Fluktuationen, wie das heißt, also der Töpfe, die durch die dunkle Materie zustande kommen, die können wir nicht beobachten. Denn die muss im ganz frühen Universum entstanden sein. Nun ist leider Gottes das Universum ab einer bestimmten Zeit für uns nicht mehr sichtbar. Das Licht vom Big Bang, vom Urknall, kommt nicht zu uns direkt, sondern es wird sich nur als Glühen im gesamten Universum stattfinden. Also die sogenannte Hintergrundstrahlung, die wir heute haben, die hat also eine Temperatur von nur noch 2,7 Grad Kelvin. Das sind minus 271 Grad Celsius. Das Universum ist also in den 15 Milliarden Jahren, in denen es existiert, enorm abgekühlt. Aber das Universum war zu frühen Zeiten eben sehr viel heißer und dadurch war es sehr viel dichter und dadurch kommt die Strahlung nicht mehr zu uns. Das heißt, wir haben keine direkten Möglichkeiten, etwas darüber zu erfahren, wie diese Schwerkrafttöpfe, in denen wir heute sind, in denen der letzten Endes die Sonne als ein Stern dieser Milchstraße tatsächlich auch gelandet ist, woher diese Fluktuationen eigentlich kommen. Damit ist man natürlich wieder an einem Punkt angelangt, wo man nur die reine Theorie zur Verfügung hat. Wir können nur aus dem, was wir sehen, direkt zurückrechnen und fragen, stimmt das alles überein, stimmen die theoretischen Vorhersagen mit dem überein, was wir heute sehen? Und da sind wir in der extragalaktischen Astronomie und in der Kosmologie heute an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich immer mehr und mehr Dinge miteinander vergleichen können und feststellen können, es stimmt. Die entscheidende Frage ist nach wie vor, was ist dunkle Materie und wie hat sich diese dunkle Materie in der allgemeinen kosmologischen Entwicklung des Universums eigentlich gebildet und was ist es eigentlich? Und so ist die Frage, wie entstehen Galaxien, immer die Frage nach einer Form von Materie, von der wir fast überhaupt nichts wissen.